Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und 3 Stunden, ihr wisst, was jetzt kommt, unterschiedlichster Musik oder, wie ich auch schon mal sage, Musik aller Couleur. Ihr habt's gerade gehört, jede Menge Wasser im Sektor. Selbst wer in diesen Stunden versucht, den Wagen so nah wie eben möglich vor einer ihm vertrauten Tür zu parken, muss fürchten, auf dem Weg eben zu jener Tür klatschnass zu werden. So ist es mir, also wenn ich das ein bisschen zuspitzen und übertreiben darf, eben auch gegangen auf dem Weg von meinem Wagen zum Studio, wo ich mich jetzt hier befinde. Deshalb erlaubt vielleicht gleich zu Beginn dieser Sendung den möglicherweise plattesten Übergang im Jahr 2014, den ich mir bisher geleistet habe. Ich bin mir sicher, das lässt sich nach unten oder je nach Sichtweise auch nach oben in den kommenden Monaten noch locker steigern. Wir beginnen mit dem Rain Dog, dem Regenhund, und einem Titel aus seinem Album Two Words. Oh, maybe it was a dream that came in, but I remember this moment in there, in the dark with the reverberation machine. It was maybe the most intense time I've ever been. And the point. Yeah. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, die ganze schöne bleierne Pracht des Real Dubstep. Hier ist ein älterer Track von Biomi, bei dem ich mit Sorge gerade feststelle, dass er doch ein wenig knistert. Ich muss mit diesem Vinyl vielleicht mal irgendwo in eine Ecke gehen, die absolut gefahrenfrei ist. Davor haben wir den Briten Chris Inner Sound gehört. Brandaktuell, soeben erschien seine EP Eleptic, daraus der Titeltrack, und nachzutragen ist davor ein Duo aus Norwegen, Atella, mit dem Titel The Monster. Mit einer wunderschönen weiblichen Stimme verstärkt, die ich nicht verschweigen möchte, Christiane, so heißt sie, kommt auch aus Norwegen, der Titel The Monster remixed von dem Londoner Duo Stubborn Heart, Atella. Hier im Hintergrund kommt ein Pole, Blossom. Großartig. Blossom kommt aus Polen, ich habe es glaube ich gesagt, um die Weihnachtszeit herum erschien bereits sein aktuelles Album mit dem Titel Blue Balloons, / The Longest Journey, das auf den insgesamt rund 15 Tracks auch den britischen Rapper Jazzed featured, an dessen Album wiederum, das liegt schon 3-4 Jahre zurück, ich nur die allerbesten Erinnerungen habe, wie überhaupt das hier wunderschön umgarnte Tracks sind, wenn man so will, sentimentale Breaks, so leicht in Richtung Moll gedreht, aber für meine Begriffe wunderbar zu hören. Blossom. Wenn ich diesen Namen höre, Blossom, verzeiht mir bitte diesen etwas merkwürdig anmutenden Seitfallschritt, der jetzt kommen wird. Da muss ich immer an Dr. Bloss denken. Wir befinden uns gewissermaßen damit mit diesem Namen in der Geschichte deutscher Kriminalserien, zu der die Serie Derrick natürlich unbedingt zählt. Und Dr. Bloss, gespielt von Wolfgang Kieling, ist der Mörder der ersten überhaupt jemals ausgestrahlten Derrick-Sendung gewesen und die wiederum hieß Waldweg. Ich bin nicht sicher, ob sowas wichtig ist, aber wir befinden uns mehr oder weniger in der Schulzeit und ich denke so hier und da denjenigen unter euch, die so mit schulischen Dingen befasst sind, nochmal was an die Hand zu geben, das kann nicht schaden. Also wir halten fest, Waldweg, Dr. Bloss, der Mörder, Wolfgang Kieling, der Schauspieler, Derrick, die Serie. Und kommen zum französischen Modelabel Kitsune, ein, wie ich finde, vertretbarer Sprung, das in Kürze eine neue Compilation herausbringen wird, die mich in mehrfacher Hinsicht überrascht und hinsichtlich ihrer Qualität an die letztjährige Compilation mit dem Namen Kitsune America zweite Folge erinnert, die ich großartig fand. Hier finden sich jetzt verstärkt lupenreine Hausnummern, aber was heißt schon lupenrein? Die kommen von Leuten wie zum Beispiel George Fitzgerald oder aber von jemandem, von dem ich noch nie gehört habe. Ein junger britischer Produzent, der aus Manchester kommend seit einigen Jahren in London lebt. Er nennt sich Clancy. Und nach dem, was wir jetzt hören werden, nämlich seinen Titel und mithin seinen Beitrag für diese Compilation Overdue, denke ich, sollten wir uns, soweit der Name nicht schon längst vielleicht hier und da bekannt ist, uns genau diesen Namen merken. Kitsune, New Faces, die Compilation wird noch erscheinen mit 14 Beiträgen, einer davon Clancy.

to do what I've got to do, and that's loving you. Wir sind hier bei 1Live4. Bitte lasst uns bei einzelnen Titeln nicht über die Zahl der Beats pro Minute reden. Die können tatsächlich schon mal, oder die Zahlen, die können schon mal bei 70, bei 80 liegen, also recht getragen, recht langsam. Aber ich hoffe einfach mal, dass das Ganze draußen nicht lahm ankommt, denn so ist es weder von mir und erst noch von den Künstlern, erst recht nicht von denen gemeint. Andrea Schröder, ich traf sie einst am Ufer eines Flusses, lächelte sie an und sie lächelte zurück. Das klingt wie eine fürchterlich billige Liebesgeschichte, die es natürlich nicht ist. Ich wollte ihr im Grunde, und das tat ich dann auch, nur sagen, dass ich ihre Live-Show, die ich ein oder zwei Stunden zuvor gesehen hatte, einfach überwältigend und großartig fand, und deshalb lächelte sie mich dann an und bedankte sich auch. Im Folgenden habe ich mich unfassbar in ihre Musik, in ihre Alben verliebt. Es gibt, wenn ich das richtig im Kopf mit mir herumtrage, mittlerweile zwei. Das zweite soeben erschien, Where the Wild Oceans End. Sie ist eine wunderbare, eine dunkle Chanteuse. Man kann sie vielleicht mit Nico Christa Päffken, die einst bei Velvet Underground mitwirkte, mit den üblichen Vans und Abers vergleichen, wenn man denn überhaupt vergleichen will. Das muss man aber eigentlich bei Andrea Schröder nicht, die gebürtig aus Ostwestfalen kommt, eine Zeit lang in Kopenhagen lebte und inzwischen durch die Gassen von Berlin schleicht, geht, wandelt und beobachtet. Where the Wild Oceans End ist das Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Und weil mir die Akkorde und die Art der Gitarrenbegleitung, weil mich das so ein wenig erinnerte an eine schon länger zurückliegende schwedische Band, habe ich genau die ins Spiel gebracht, The Leather Nun, nämlich mit einem Titel, der nach meiner Erinnerung, ich habe hier keine Jahreszahl auf dem Album finden können, aus den 90er Jahren datiert, The Leather Nun mit dem Titel For the Love of Your Eyes, ein echter Favorit, ein Liebling von mir, den ich durch all die Jahre getragen habe. Früher war das mit den schwedischen Acts noch relativ leicht. Es gab eigentlich nur drei wirklich relevante, die Nomads, Union Carbide Productions um Abbott Lundberg und eben The Leather Nun. Und dann habe ich davor das noch in aller Kürze hinzugefügt, einen Track gespielt aus dem neuen Album des Amerikaners Damien Jurado. Dieses Album ist großartig, es heißt Brothers and Sisters of the Eternal Sun, manchmal etwas rockiger daherkommend, aber auch mit so intimen, blass geschrammelten oder gezupften Momenten, wie wir das gehört haben, und Songs, die mich dann in letzter Konsequenz an den Meister Devendra Benhart sogar erinnern, wie mit dem Titel Silver Joy geschehen, den ich da eben ins Spiel gebracht habe. Wenn ich eben einen Waldweg erwähnte, und ich will das nicht alles wiederholen, dann vielleicht auch deshalb, weil ich selber in der zurückliegenden Woche so den ein oder anderen Waldweg wirklich mal dringend gehen musste, nach den gedrängten Ereignissen des Eurosonic Festivals, die doch ganz schön an die Kondition gegangen sind, um mal die Lungen wieder so ein bisschen frei zu machen. Ihr kennt das Spiel. Nichtsdestoweniger möchte ich mit der nächsten Nummer auf Groningen, auf das besagte Eurosonic Festival nochmal zurückgreifen Und zwar bringe ich hier jetzt den Österreicher Manu de Lago ins Spiel mit Musik aus seinem Album Bigger Than Home. Er lebt seit einiger Zeit in London und ist ein Instrumentalist, der ein sehr seltenes Instrument bedient, das Hang. Das ist der Steel Pan, nicht ganz unähnlich. Ich musste mir das wirklich aus der entsprechenden Wikipedia-Definition ganz plump abschreiben. Das Hang besteht aus zwei miteinander verklebten Halbkugelsegmenten aus gasnitriertem Stahlblech. So viel mal zu der Musik. Und dann hat er natürlich auch eine ganze Reihe von Stimmen dabei, unter anderem die von Andrea Triana, die wir gemeinhin, wenn wir sie denn kennen, oft schon in der Vergangenheit an der Seite des Briten Bonobo erlebt haben. Can't wait till I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. Yeah, that's what's happening. Line around the corner, walk past the queue. I'm dressed to impress. Interview, we gon' do what we did and wake up and know. Walking in, floating, dapping my dude. B-side, made the jacket, don't it look good. Now getting uniform like private school. I'm staying my party like drivers do. Pass flash the camera, so that's just two. Watch it come back like karma do. Yeah, dog and mama do. You so chill, she so cool. Who gon' be first to jump in that pool? Yeah, sure, the child King Britt brought us out. That fly never topped that word of mouth. Who am I? Pug, Chicago South. The electric, you might have heard about. Last time I was here, had a real good time. Rooftop chilling, red stripes and wine. East End deep in me and mine. Every day, Saturday, when we getting live. Cassie on the flow, yeah, stay in time. Look like the DJ's reading your mind. Hey, look here, I'ma play some, I'ma play some new for y'all. They gon'. Oh, they must have left. They like, fuck it, okay. Go on, take the pictures, baby. What's happening? Y'all all right? Well, let's see. They told me I ain't supposed to play no more records. But they don't know me like you know. Yeah, that's what's happening. Hey, y'all motherfuckers having a good time. Happening. Hey, I hope y'all out here enjoying yourselves. I'm just up here fucking around. I like rap wild. in my chain, bruh, having a good time. Shorty's on the sideline, speeding the vine. I ain't saying nothing, so I'm feeling the vine. Pop the tape and climb up the vine. You chill out, you don't decline. Got the good shit, don't need a cosign. Got the good shit, don't need a cosign. Got the good shit, don't need a cosign. Got the good shit, don't need a cosign. Got the good shit, don't need a cosign. Got the good shit. He wanna hear something, he wants some Edwards, he wants some Sheep. I'm gonna play this motherfucker some Sheep right here. And right, what I got in my hand right here, I got, damn, Mysteries of the World, okay, okay. Oh yeah. Hey, y'all motherfuckers having a good time. You know, but I'm glad y'all in here having a good time doing your thing. Ganz kurz noch ein, zwei Sätze zu den eben gehörten Tracks. Bonobo hatte ich stichwortartig in die Runde geworfen und dann tatsächlich auch mit einem Titel aus seinem letztjährigen Album The North Borders, das im Übrigen in einer ganzen Reihe von besten Listen Ende des Jahres dann erneut aufgetaucht ist, gespielt. Allerdings ohne die angesprochene und in anderem Zusammenhang gehörte Andrea Triana. Bonobo. Und dann kam eine großartige Live wirkende Hausnummer, die hat den Titel Party, welchen auch sonst, featuret den Rapper Cerebral Vortex, den ich hier lange nicht mehr gespielt habe, zuletzt an der Seite von Robert Koch aus Berlin, wie ich mich noch gut erinnern kann, und Produzent des Ganzen ist der amerikanische Moody Man, aber damit noch nicht zum Ende der oder am Ende der Information, das Album selber stammt von dem Chicago Wizard, man kann ihn gar nicht anders bezeichnen als ebenso Pax Atoms, der ein großartiges Album hingelegt hat mit verspielten, mit straighten Hip-Hop-Tracks und die Palette des angebotenen Programms auf 17 Tracks geht dann, wie gesagt, bis hin zu dieser satten Hausproduktion des Moody Man. Pax Atoms Bama P. So heißt sein Album, benannt nach einem Indianerstamm, der einst in der Gegend von Chicago gelebt hat. Ich möchte weitermachen mit einer Eurosonic Groningen Künstlerin, die mir aufgrund ihrer frischen, aufrichtigen und charismatischen Art wirklich ans Herz gewachsen ist. Es ist die belgische Rapperin Coeli, die ich hier mit dem Titelspieler All I Do aus ihrer bisher einzigen Veröffentlichung, das ist eine EP, Ra, The Soulful Year. Hier ist Coeli. For your guest list, who's this? Bet you didn't have a clue, kid. My style so fast that your mama would do it. No caprice, but my flow's a beast, but too fast. Still knock you back into last week. I'm the tip you can call on. I ain't no Kobe, but I gotta get my ball on. Just a safety net to fall on. So if you feel how I feel, get your roll on. But do it lyrically. That's how I know that you're feeling me. I run this town like Rihanna did. So what your trunk is, one of these days I'm gonna sit on it. Surrounding me, it's mostly run by men, but we're taking over. Puns are feeling lucky, so no need for a rabbit's foot or four-leaf clover. Two of my peeps don't get caught up in the hustle.

Live hier, Ladies and Gentlemen. Ich will gleich noch ein, zwei Sätze zu diesem Titel sagen. An dieser Stelle nur, hauptverantwortlich dafür ist ein Mann aus Genf, Genfersee, Schweiz, der Crowdpleaser, zusammen mit der Stimme, die kommt von Wamian Kaid aus Burkina Faso. Thank you. sipping the bounties of the love that you wanted to share. As the next will appear on your horizon. Eins, zwei, vier. An dieser Stelle ein kleiner Break. Ich habe jetzt einige Tracks in einer Linie gespielt und will versuchen, so kurz wie möglich darauf noch einmal einzugehen. Mo Colors kam vor, den Namen hatte ich auch erwähnt. Nach drei, übrigens auch optisch wunderbar aufgemachten EPs, wird der, viele nennen ihn so, Mauritius-Brite. Er lebt halt in Großbritannien, kommt von den Mauritius-Inseln. Wird er in Kürze sein Debütalbum veröffentlichen, aus dem ich den Titel Mike Black gespielt habe. Danach kam zum wiederholten Mal, aber mit einem Titel, der hier zumindest noch nicht zu hören war, John Clark aus Schottland, ehemals Gitarrist der Indie-Band Biz und jetzt mit elektronischer Pop-Dance-Musik unterwegs als De Bukas mit dem Titeltrack seines Albums I Am Machinery. Danach, ich gehe am besten chronologisch vor, habe ich den Crowdpleaser aus Genf gespielt mit der Nummer Nenekri, deren Bewandtnis darin besteht, dass sie vor 3 Jahren schon einmal veröffentlicht wurde aus Sicht des heutigen Labels, das ein anderes ist als vor 3 Jahren, allerdings ein bisschen unterrepräsentiert blieb, so dass Nenekri jetzt neu veröffentlicht worden ist. Im Übrigen auch mit Remixen, die vor 3 Jahren schon existierten. Ein neuer hat sich meines Wissens dazugesellt. Genau den habe ich gespielt, der sogenannte Multikulti-Remix von Nenekri. Von diesem Titel eben nochmal der Interpret. Das ist der Crowdpleaser aus Genf in der Schweiz. Und dann hatte ich etwas zuvor schon die Rapperin, sie lebt in New York, Jean Grey gespielt, die ich Zeit meines Lebens unheimlich gerne mit ihren souligen Breaks gespielt habe, ohne sonderlich viel über ihre eigentliche Biografie zu wissen. Viele von euch werden das kennen, so etwas kommt vor, und wenn man das dann doch mal nach Jahren aus purer Neugier irgendwann tut, dann kann man in guten Fällen oder in guten Beispielen vor Überraschung fast vom Stuhl fallen. Diese Jean Grey nämlich ist die Tochter des berühmten Jazzmusikers Dollar Brand, der sich im weiteren Verlauf seiner Karriere Abdullah Ibrahim genannt hat und mit der Südafrikanerin, er selber ist ja auch Südafrikaner, Bea Benjamin verheiratet war, die im letzten Jahr im August gestorben ist. Die beiden haben im Jahre 1976 ein großartiges Album gemacht, African Songbird heißt es, aus dem ich dann Musik spielte. Der Zufall will es, dass ein guter Freund mich wenige Tage nach meiner persönlichen Entdeckung, was die Biografie Jean Grays betrifft, auf dieses Album aufmerksam gemacht hat, das ich nämlich gar nicht kannte, versehen mit dem Hinweis, dass es dieses Album im letzten Jahr in 2013 also wieder neu veröffentlicht worden ist. African Songbird im Original aus dem Jahr 1976. Und um die Querflöte so als Sound in dieser lauschigen, verregneten, gottverdammten Januarnacht, diese Querflöte so ein bisschen als Motiv mitzunehmen, habe ich mich dann hier noch an eine Platte rangemacht, die zeitlich gesehen ähnlich datiert ist wie Dollar Brand und Bea Benjamin, nämlich in den frühen 70er Jahren in diesem Fall. Das ist die Gruppe Brain Ticket, die damals eigentlich so kaum biografische Sachen hat durchkommen lassen. Für uns damals war sie eine holländische Band. Heute heißt es, der Kopf sei ein Belgier gewesen namens Joël, Achtung, Van Drogen Brock, der sich mit einigen anderen Musikern des Kontinents, unter anderem wohl einem Schweizer, zusammengetan hätte. Brain Ticket, gerade gehört. Ich glaube, das reicht an Infos erstmal zu den Tracks, die gelaufen sind. Ich möchte weitermachen mit einer Frau, die ebenfalls einen berühmten Jazzmusiker als Vater hat. Sein Name ist Don Cherry, der berühmte Trompeter. Sie hört auf den Namen Nene Cherry und ist für viele Jüngere inzwischen erklärungsbedürftig. So wie ich letztens einige Leute, die so um die 20 Jahre alt sind, fragte, ob sie Lila Kay kennen, und alle nur sagten, nee, nie gehört, und mit den Schultern zuckten. So gilt das vermutlich auch bei Nene Cherry, die ihre beste Zeit in den 80er und frühen 90er Jahren hatte mit Pop- und Clubhits weltweiten wie Buffalo Stance, mit ihrer Zusammenarbeit, ihrer großartigen mit Michael Stipe von R.E.M., mit vielen, vielen anderen Beispielen, und die dann völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Privat wurde ihre Familie großzog bzw. sich darum kümmerte. Ich glaube, in Spanien lebt. Ich will nicht ihr ganzes Leben nacherzählen. Das kann ich auch gar nicht. Und die Ende 2012 plötzlich furios wieder da war mit einem Free-Jazz-artigen Album, bei dem sie sich die Unterstützung der schwedischen Band The Thing, der Unterstützung sich dieser Band versicherte. Sie selber ist ja auch in Schweden aufgewachsen, die Nene Cherry. Dieses Album, dieses Free-Jazz-Album wurde remixed. Keine Angst, ich bin gleich fertig. Unter anderem von Fortet und dessen Schüler, wenn man so will, das Brüderduo Rocket Number 9. Das hat jetzt mit Nene Cherry deren neues Album produziert, das in Kürze herauskommen wird. Vorab gibt es einen Titel, den ich jetzt gerne spielen möchte. Er heißt Everything und er kommt hier im Remix eines Berliner Duos Villa-Lobos und Loderbauer. Things comes to those who wait. Time is morphing and me bleeding. Clock is ticking, always making me little late. Needing shallow water, midget mountain hot. Beat me up, trust me, I'll hold you down. Your filthy ways appeal to me. Dysfunctional, I don't wanna know. I wanna now, I wanna now. I climb to the top. Dysfunctioning in life, I know, here we go. Victimized, I can hear you when you sing the victim song. With the chorus, I deleted it long ago. Slippery slope, everything. Everything is everything. Wanted, wanted. Good things come to those who wait. If everything is everything, I'm needed for needed. Good things come to those who wait. I'm wanted for wanted. Good things come to those who wait. I'm needed for needed. I'm needed for needed. Thank you. find out just who was your friend. Up until true love finds you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking will it find you. 'Cause true love is searching too. How can it recognize you unless you step out into the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love finds you in the end. True love will find you in the end. Find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love finds you in the end. Ich habe eben zwei längere Titel gespielt, aber denkt bitte nicht, ich sei in der Zwischenzeit hier irgendwie um Kölner Bauwerke, Sehenswürdigkeiten gestrichen oder habe sonstigen Blödsinn gemacht. Ich habe sehr aufmerksam zugehört, weil mir persönlich beide Titel ausgesprochen gut gefallen, auch nach nun schon mehrmaligem Hören. Left Field, so ein bisschen kaputte Grooves. Manchmal sind die Beats so ganz leicht, zumindest wirkt es so auf mich neben den Punkt gesetzt. Aber das kann man erwarten bei Max Loderbauer und Ricarda Villa-Lobos, die Nene Cherry remixed haben mit ihrem Titel Everything. Und letztlich auch bei Res O'Hara, der auch aus Berlin kommt, meines Wissens ein Däne, irgendwann eingewandert bereits in den 90er Jahren, der sich seit jeher so dem Grat zwischen Singer-Songwriter-Tum auf der einen Seite und elektronischen Beats auf der anderen Seite verschreibt und da immer wieder zu guten, teilweise auch etwas verschobenen Resultaten kommt. Das ist jetzt auch nachzuhören auf seinem neuen Album Moksha. Das ist soeben erschienen am vergangenen Freitag. Aus dem habe ich Musik gespielt, einen sehr perkussiven, rhythmisch geratenen Track. Man hat immer das Gefühl, die Rhythmen sollen so eingedampft, vielleicht sogar so ein bisschen unterdrückt werden, aber sie kommen immer wieder nach oben. Sehr funky eigentlich in letzter Konsequenz. True Love Will Find You in the End. So heißt der Titel. Es ist eine Coverversion. Im Original stammt sie von dem Amerikaner Daniel Johnston, Raz O'Hara. Ich möchte weitermachen mit einer Nummer, die mir bedauernswerterweise in der letzten Woche unmittelbar kurz vor Sendeschluss abgebrochen ist. Ich hatte sie gerade angespielt, da war die Sendung auch schon zu Ende. Es liegt ein bisschen daran, dass wenn ich schauen muss oder will, wie spät ist es, denn ich muss mich dann immer so ein bisschen nach links wenden, da haben wir eine Top-Uhr, also gegen die will ich mal hier überhaupt nichts sagen, aber ich bevorzuge es eigentlich, hier geradeaus gegen diese weiße Wand zu gucken. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, müsste vielleicht mal zum Psychologen gehen und mich erkundigen, warum ich so selten nach links zur Uhr und stattdessen immer auf diese weiße Wand hier blicke. Keine Ahnung, ich kann es nicht begründen, will es auch dabei belassen. Es ging um Meindert Talma, einen niederländischen Musiker gemeinsam mit seiner Band De Rode Karten, die roten Karten, also ein Fußballalbum. Ich finde, man kann es vielleicht jetzt noch einmal in voller Länge spielen, nicht das ganze Album, aber einen Titel, der heißt Wereld Kampioen und Bert van Marwijk ist der Untertitel, der Name also des Hamburger Trainers, der mit seinem Team ja heute bekanntermaßen wieder schwer Dresche bekommen hat von den Schalkern, wie man überhaupt ansonsten aber sagen muss, die meisten Spiele, ihr wisst es, endeten schiedlich friedlich an diesem Wochenende unentschieden, sei es nun in Dortmund oder in Osnabrück. Ich will das nicht alles, es ist auch zu viel, also diese ganzen Unentschieden, mir gehen die ja auf die Nerven, wenn ich mal ehrlich sein darf, aber gut, sie passieren, shit happens. Meindert Talma und der rote Karten, ein großartiger Track, wenn ich das textlich richtig verstehe, es ist in Niederländisch, geht es darum, dass geklagt wird, wir werden in allen denkbaren unwichtigen Disziplinen Weltmeister, genannt wird Bridge, diese etwas obskure Kartenspielart, die meine Großmutter glänzend beherrschte, oder aber die Sportart Korfball, meines Wissens ein Mix aus Volley und Basketball, der mit beiden Geschlechtern gespielt wird. Wir hören das jetzt. Meindert Talma und De Rode Karten mit ihrem Album Einmal Oranje. Beste Bondscoach Bert van Marwijk, waarom woon jij wel met je vader? Een wereldkampioenschap klaverjassen en niet het WK-voetbal. Waarom worden we wel wereldkampioen in Brits en korfbal? Waarom worden we wel wereldkampioen in hockey en honkbal? Maar nooit, nooit, nooit, nooit met voetbal. Nooit wereldkampioen voetbal. Beste bondscoach Bert van Marwijk, waarom is drie keer scheepsrecht? En verloren we toch ook onze derde finale? Waarom worden we wel wereldkampioen in Brits en korfbal? Waarom worden we wel wereldkampioen in hockey en honkbal? Maar nooit, nooit, nooit, nooit met voetbal. Nooit wereldkampioen voetbal. Europees kampioen in 88 was heel erg mooi, maar het is niet genoeg, het is niet genoeg. Uiteindelijk telt er maar één echt doel. Wereldkampioen, wereldkampioen. tried to decipher the emotions. And look at lines like reading numbers on a screen. Feels inside a tidal wave that's coming closer every day. Now we're talking. for everyone. I need to take a break. Get yourself, get down. Wir sind hier bei 1Live4. Ich sage gleich in aller Ruhe, was wir hier gerade gehört haben bzw. noch hören werden. 1, 3, 4, ganz kurz mal hier der Zwischenstand. Wir hören gerade Musik des britischen Produzenten Freeform 5. Der hat schon einige Kerben gewissermaßen auf seinem, sagt man so, auf seinem Revolver oder auf dem Griff Kerben, sagt man doch. Hier zusammen mit Roy Sheen Murphy. Leviathan ist die aktuelle Zwölfer dieser beiden. Ansonsten, nach dem Titel aus den Niederlanden kam Popmusik aus Großbritannien. Die britische Band Fanfalo veröffentlicht in Kürze ihr neues Album Let's Go Extinct. Daraus habe ich bereits einen Titel gespielt. Dann die Brooklyn-Band Milagres, Jeweled Cave ist ein großartiger Song, der mich so an kraftvollen David Bowie, Schrägstrich Pulp, Jarvis Cocker, so diese Ecke erinnert. Dann kam die Los Angeles-Band Warpaint, die auf dem von mir gespielten Titel vielleicht in gerafftester Form sich in Richtung Dancefloor bewegt mit Disco, Schrägstrich Very, diesem Titel, der mich im Übrigen inspiriert hat, mal etwas Älteres zu spielen von der New Yorker Frauenband Luscious Jackson. Ein Titel, den ich nicht genau datieren kann, da ich den nur auf einem völlig namenlosen White Label Club Vinyl habe. Ich werde zu Hause recherchieren müssen, wie der überhaupt heißt. Kann aber sagen, dass Luscious Jackson unter anderem aus der ehemaligen Beastie Boys Drummerin Kate Schellenbach bestand. Die hatte in ganz frühen Beastie Boys Tagen, zumindest nach meiner Erinnerung, kurzzeitig mit den Beastie Boys gespielt. Und gerade verklungen Freeform 5 zusammen mit Roy Sheen Murphy Leviathan. Wir hören hier Wasser, wir hören Masten, Segel, die so ein bisschen klappern. Und wir wissen, dieser Titel ist for Yacht Club Use Only, also nur für den Yachtclub Gebrauch. Aber in solchen Dingen sind wir ja reichlich geschult. Der Artist dahinter ist Midland. Der ganze Track im Original aus dem letzten Jahr, jetzt neu remixed von Lian Weinhall. We'll be right back. 1 Live 4, die Nummer killt mich, ist jetzt zu Ende. Die neue 12er von Sam Shackleton. Unfassbar. Better. 1Live4, Octopush, ist der Name eines wirklich sehr liebenswerten portugiesischen Projekts, von dem jetzt eine 12er erscheint mit dem Titel Please, Please, Please, die ich gerade gespielt habe im Molo Remix. Davor hörten wir Thomas Barfod aus Dänemark. Er ist Teil der dänischen Dance-Disco-Groove-Band Who Made Who, veröffentlicht aber seit jeher, hätte ich jetzt fast gesagt, zumindest aber seit langer Zeit, unter eigenem Namen eben Thomas Barfod. Seine aktuelle EP oder seine kommende heißt Volcano. Daraus habe ich den Titel Pulsing gespielt, zusammen mit der schwedischen Sängerin Nina Kienert. Dieser Shackleton ist unfassbar. Wann immer er etwas veröffentlicht, geht so ein Beben durch die, jetzt kommt An- und Abführungsszene. Erneut ein repetitives Meisterwerk, Leftfield Trance, nenn es wie du willst. Ich höre normalerweise zu Hause im Sitzen meine Musik ab, die ich dann hier letztlich spiele, in der Position stehend. Und als ich das eben gehört habe, erstmals stehend, ich bin hier fast ausgerastet, bitte glaubt es mir, die Nummer ist mir so in den Körper gegangen, ich bin total fertig, wollte hier durch alle denkbaren Räume laufen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, hing aber an diesem gottverdammten Kopfhörer fest, dessen Kabel nur knapp 2 Meter oder 3 oder wie auch immer misst. Die neue 12er von Shackleton, A-Titel, hört auf den Namen Freezing, Opening, Thawing, und genau den habe ich auch gespielt. Möchte mich verabschieden bei dieser Gelegenheit, mich bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine friedliche, gesunde Woche, kommt bitte gut durch, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr die Möglichkeit habt, am nächsten Sonntag wieder einzuschalten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Die Tür schließt heute ein ziemlich guter Singer-Songwriter, ehemals aus Haltern, er lebt aber seit langer Zeit schon in Berlin. Sein Name ist Gregor McEwen. Much Ado About Loving, so heißt sein neues Album, das hier an dieser Stelle nicht zum letzten Mal gelaufen sein soll. Also ich bin raus, alles Liebe, alles Gute, ciao. Joanna, well, I might get her, but it's not quite clever to laugh just flowers in the air. Hope there's more about us than these cute flowers, and I don't know what makes me feel this way, 'cause it all comes back to me. The book's not older than the tree, and on the first day of the week, find a wedding gown, but take oh, Joanna, well, I might get her, but it's not quite clever to laugh just flowers in her hair. Hope there's more about us than these cute flowers, and I don't know what to say when you'll be there, 'cause it all comes back to you. longer lasting than your tattoo. And on the first day of the year, you're my new Joanna, well, I might get her, but it's not quite clever to lash his flowers in her hair. Hope to smore about us than these cute flowers, and I don't know what it is that we both share. 'Cause it all comes back to us for present time.